Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal Folge 55. Und es hat sich mal wieder eine ganze Reihe an Krempel angesammelt, deswegen ist das wieder so eine kleine Übersichts- und Sammelfolge. Und wir starten direkt mal mit dem ersten Thema. Ich wurde jetzt zweitmalig geimpft, das heißt, ich bin jetzt auch vollständig geimpft, gehöre also in eine dieser 3G-Kategorien. Was war das nochmal? Geimpft, genesen, getestet und habe jetzt also meine zweite Impfung und auch die 14 Tage sind vorbei. Impfstoff war Moderna, wenn ich mich recht erinnere, ja. Bei der zweiten Impfung habe ich auch tatsächlich ein bisschen was gemerkt. Also bei der ersten Impfung war es dann nur ein bisschen Schmerzen am Arm. Bei der zweiten hat es dann schon, war es ein bisschen stärker zu spüren. Ich war nämlich den ganzen Tag danach ziemlich ausgenockt, ohne dass ich mich so richtig schlecht gefühlt habe, war ich aber einfach unglaublich schlapp. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt an der Impfung lag oder an den extrem hohen Temperaturen, die zu diesem Zeitpunkt noch herrschten. Und deshalb will ich es mal nicht auf die Impfung schieben. Und ja, einen Tag danach war aber dann auch alles soweit wieder weg. Und ja, mal gucken, ob es jetzt irgendwie noch einen dritten gibt oder wie der ganze Zinnober denn jetzt weitergeht. Elektronisches Zertifikat, Signatur, Dingens, Bummens habe ich noch nicht gekriegt. Im Impfzentrum stand da zwar so ein Zettel, dass ich das zugeschickt bekomme, ist bisher aber nicht passiert. Ich habe auch im Moment noch nicht den so richtig großen Bedarf dafür. Bisher wurde ich noch nicht aufgefordert, das irgendwo vorzuzeigen. Insofern bin ich da also auch noch nicht so arg hinterher. Fände es aber trotzdem schön, wenn diese digitale Infrastruktur dann aber auch mal zeitnah hier Einzug erhält und ich dann ja dieses digitale Zertifikat bekomme. Apropos digital, das erste tatsächlich private Ding, Endgerät habe ich jetzt von meiner Schule erhalten, seit ich da angefangen habe und das sind jetzt auch schon, wie lange ist es her, 10 Jahre ungefähr. Bis dahin habe ich mir eigentlich alles selbst gekauft, also Rechner, Materialien und das kann man dann alles schön bei der Steuer angeben, aber ja, vom Schulträger selbst oder von der Schule erhalte ich eigentlich nichts, außer Stifte, glaube ich. Also früher war es die Kreide, dann waren es irgendwann die Whiteboard-Marker, die man gestellt bekommt und sich abholen kann. Und ja, jetzt war es dann eben auch mal so weit, dass ich dann ein iPad erhalten habe. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Vor ein paar Tagen ist das erst eingetrudelt und es ist ein iPad, kein iPad Pro mit einem Stift dabei, der ersten Generation, also einer, den man noch gut verklüngeln kann und der sich recht albern und umständlich mit Kappe abziehen und dann in die Seite reinstecken, aufladen lässt. Und ja, damit kann man jetzt auf jeden Fall loslegen. Ich probiere auch jetzt schon so ein bisschen rum. Mal gucken, was sich da dann noch so draus ergibt. Wir sind so ein bisschen angehalten, mal zu gucken, welche unterschiedlichen Apps es da gibt. Wir sind auch Gott sei Dank in einer erfreulichen Situation, dass wir selber das administrieren dürfen, zumindest zum Teil. Die Stadt hat da nämlich einen ganz schrecklichen Bildschirmhintergrund mit ihrem eigenen Logo und ausgefransten Rändern und einer Seriennummer direkt platziert. Und ja, das ist alles andere als feierlich. Da hoffen wir also, dass sich da etwas ergibt. Aber ja, das sind wahrscheinlich so die Anfangsschmerzen, die sich da so ergeben. Auch unsere S-MIME-Zertifikate durfte ich jetzt erstmal nicht installieren. Weil das von unserem Profil her irgendwie gesperrt wäre. Das muss sich natürlich ändern, hoffe ich zumindest. Ansonsten bleibt nur die Outlook-App zu installieren. Darüber scheint es zu funktionieren, aber ich hätte natürlich gerne das Zertifikat, also insbesondere meine privaten Schlüssel im Betriebssystem und nicht von irgendeiner App verwaltet. Ich hoffe mal, dass das Ganze nochmal für so ein bisschen mehr Bewegung sorgt. Versuche jetzt auch im Wesentlichen alles auf digital umzustellen. Also Papier gibt es ja eh schon länger nicht mehr. Traditionell war es noch im Bereich Mathematik stärker vertreten, aber auch da schaue ich mal, was man da mit dem Gerät so machen kann. Das ist auch die Frage, wie man dann zum Beispiel auch aufs Whiteboard verzichten kann und das dann auf dem Gerät erledigt oder ob man es überhaupt erledigen möchte darauf. Da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher. Bisher ist nämlich auch so ein bisschen ungeklärt, wie bekomme ich dann dieses Gerät an den Beamer? Da gibt es im Wesentlichen verschiedene Varianten. Also das Schönste wäre natürlich ein Apple TV, das man da anschließt und dann kann man da direkt hinstreamen. Hat so ein bisschen den Nachteil, dass ja zum Beispiel Windows-Laptops oder andere Geräte damit nicht direkt kommunizieren können. Also hätte man wieder so ein zusätzliches Gerät, was man da irgendwie noch in diese Infrastruktur reinproppeln muss. Eine andere Variante wäre ein Dongle, was man an das Pad dann anschließt und was dann ja so ein HDMI-Ausgang hätte oder wo man zumindest HDMI anschließen könnte. Ich weiß aber nicht, wie schön das dann so in der Benutzung ist und wenn das aufgestellt ist, ob das dann da so rumbaumelt und man dann auf dem Stecker doch eine Belastung hat. Das muss ich jetzt alles einfach mal so in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie es da so weitergeht. Auch, ja, was man dann später macht mit Supportfällen zum Beispiel. Also was ist, wenn der Stift mal wegkommt? Was ist, wenn das Gerät kaputt geht? Wenn es mal nicht mehr funktioniert? Ich würde stark befürchten, dass es dann keinen Ersatz gibt. Oder zumindest nicht so schnell und auch nicht so unkompliziert. Aber mal schauen, was da jetzt dann noch so insgesamt gehen mag. Nächster und letzter Punkt ist ein kleiner Vortrag, den ich halten durfte auf einer Veranstaltung, die nochmal aufgerufen hat, die Gelder aus dem Digitalpakt abzurufen. Das geht nur noch bis Ende des Jahres. Und ja, nach den Sommerferien oder in den Sommerferien passiert traditionell nicht so viel. Und danach wird es dann zeitlich vielleicht auch schon so ein bisschen enger. Und ja, da war ich eingeladen, mal so ein bisschen aus der Praxis zu berichten. Verschiedene Schulen wurden aufgerufen. War auch eine ganz interessante Zusammenstellung. Einmal eine Hauptschule aus der Region, ein Privatgymnasium mit angeschlossenem Internat und ja, wir als Berufskolleg. Also ganz unterschiedliche Perspektiven, die da dargestellt wurden. Und in der Recherche zu diesem Vortrag ist mir aufgefallen, dass wir dann jetzt schon seit 2017 Teams im Einsatz haben. Und ja, da konnte man so ein bisschen mal aus der Praxis berichten. Ich habe einfach mal verschiedene Beispiele zusammengesammelt und geguckt, wie wir das verwenden. Also tatsächlich mit Kollaboration in Dokumenten, Schüler, die dann auch mit mobilen Endgeräten zum Beispiel Fotos integriert haben, wie wir Fachkonferenzen oder eben auch andere Leistungsüberprüfungen darüber durchführen. Also da gab es Gott sei Dank eine ganze Menge, was ich zeigen konnte. Leider war der zeitliche Rahmen extrem beschränkend. Ich hatte nämlich nur eine Viertelstunde Zeit für den Vortrag, inklusive einer kleinen Fragerunde. Und das ist, stelle ich auch mal wieder fest, einfach viel zu wenig. Und eigentlich möchte man bei solchen Themen viel mehr ins Gespräch kommen und sich austauschen. Das habe ich auch so ein bisschen festgestellt, dass dann doch einige Teilnehmer da lieber noch ein bisschen gequatscht hätten. Aber ja, das war dann eben leider an der Stelle nicht möglich. Aber vielleicht ergibt sich dadurch ja jetzt auch nochmal im neuen Schuljahr oder ja später dann nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ja, das waren dann jetzt auch wieder so die Themen. Jetzt geht's erstmal in die Ferien. Da ich jetzt auch mit einem Umzug und Renovierungsarbeiten beschäftigt bin, ist es an dieser Stelle hier so ein bisschen ruhiger geworden. Das macht aber ja auch weiter nichts, denn man kann ja einfach den Podcast abonnieren und wenn was Neues kommt, ist einfach was Neues da. Man muss sich ja gar nicht groß drum kümmern. Also freut euch dann einfach, wenn es mal wieder im Podcatcher ein wenig raschelt und eine neue Folge Bildungsfern dabei ist. Ich wünsche euch auch allen einen angenehmen Sommer, die ihr mir hier zuhört. Hoffe, ihr seid alle froh und munter und könnt dann jetzt auch die sommerliche Zeit ein bisschen besser genießen. Kann ja jetzt wieder so ein bisschen in die Außengastronomie bzw. in Geschäfte gehen und vielleicht auch den ein oder anderen Urlaub tätigen. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Und ja, danach geht es dann in Richtung Herbst wieder weiter und hoffentlich dann auch ja ohne größere Zwischenfälle. Ich hoffe, dass unsere Schülerschaft zum großen Teil dann geimpft aus den Ferien wiederkommt, aber auch das wird sich dann einfach zeigen. Naja, bleibt also gesund und munter, wascht euch schön die Hände und ich verbleibe einfach mal und sage mal bis dahin und tschüss.